dem früheren Chan Santa Cruz. Quintana Roo ist das Gebiet der rebellischen Maya und Chan Santa Cruz war lange ihre Hauptstadt gewesen. Globus, illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, Braunschweig, März 1895. Karl Zappa, die unabhängigen Indianerstaaten von Yucatan. Die Erhebung von 1847 ist von bleibender Einwirkung auf die politische Gestaltung der Halbinsel gewesen und gibt den Schlüssel ab zum Verständnis der eigentümlichen Verhältnisse, welche man heutzutage beobachtet. Die Bewegung ging von den östlichen Stämmen aus, welchen sich bald die südlichen Stämme anschlossen. Erst der General Diaz de la Vega überrumpelte den inzwischen befestigten Hauptort der östlichen Indianer, Chan Santa Cruz, Juli 1852. Wobei der gefürchtete Häuptling Venancio Peck und sein Adjutant Juan Bautista Yam fielen. Einen nachhaltigen Erfolg vermochten die Mexikaner aber nicht gegen die östlichen Maya zu erringen. Und im Jahre 1858 verloren sie an dieselben endgültig Bacalar. 1871 machten die Mexikaner abermals einen bewaffneten Einfall ins Gebiet der östlichen Stämme, eroberten wiederum den Hauptort Chan Santa Cruz, hatten aber auch diesmal nicht den geringsten nachhaltigen Erfolg, da die Indianer nach dem Abzuge der mexikanischen Truppen ruhig wieder in ihre ehemaligen Wohnsitze einrückten und heutzutage wieder dieselben Gebiete innehaben wie ehedem. Während demnach die östlichen Stämme seit dem Jahre 1847 ununterbrochen auf Kriegsfuß mit der mexikanischen Regierung stehen, schlossen die Häupter der südlichen Stämme mit den mexikanischen Bevollmächtigten bereits im Jahre 1853 unter Vermittlung des englischen Superintendenten in Belize Frieden, dessen Bestimmungen in spanischer und in Maya-Sprache niedergeschrieben wurden. Wobei den Indianern volle Unabhängigkeit in ihren inneren Angelegenheiten, Verwaltung, Rechtspflege usw. so weiter gewährleistet wurde, während sie formell die Oberhoheit Mexikos anerkannten und ihre Kaziken von der mexikanischen Regierung bestätigt werden müssen. Die südlichen Stämme sind in zwei gesonderte Staaten gespalten, deren Hauptorte zurzeit Ixcaná im mittleren Yucatan und Ica-Ich'e im südlichen Yucatan sind. Beide Staaten haben ihren Frieden mit Mexiko im Allgemeinen getreu gehalten. Entsprechend der in Yucatan üblichen Einteilung in Indios Sublevados Pacificos, die friedlichen Aufständischen von Ixcaná und Ica-Ich'e, und den Indios Sublevados Bravos, die bösen Aufständischen von Chan Santa Cruz. Was den Charakter der unabhängigen Maya betrifft, so kann ich nach meinen Erfahrungen fast nur Gutes berichten. Mit fast einer halben Million Einwohner ist Mérida die größte Stadt und wichtigstes Handels- und Kulturzentrum der Halbinsel Yucatan. Die Stadt. Die koloniale Vorstellung von fortschrittlicher, rationaler Planung. Die Straßen, schnurgerade, soweit es geht, von Ost nach West gerade durchgezählt, von Nord nach Süd ungerade, teilen im rechten Winkel alle 150 Meter große Quadrate ab. Zur Straße, ebenerdig oder einen Stock hoch, die Häuser um weite Innenhöfe. Oben vom Balkon geht der Blick über die Stadt im Grün und die ganze weite ebene Fläche des grünen Landes bis an das scharfe Rund des Horizonts. In der Nähe des Zentrums wenige höhere Bauten und nach Norden hinaus um den Paseo de Montejo bis hinauf zur Avenida Colón moderne Hotel- und Geschäftsgebäude zwischen viktorianischen Prachtvillen aus der Zeit des Anakin-Booms. Zentrum der Stadt ist die Plaza Mayor. An der Ostseite des Platzes die Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert. Gegenüber das Rathaus. An der Nordseite der Regierungssitz. Gegenüber an der Südseite die Casa Montejo, das Haus des Conquistador. Über dem Eingangstor um einen Balkon hat ein indianischer Steinhauer sein Gedächtnis der Eroberung in Stein geschlagen. Zur rechten und zur linken des Balkons, unter einem Fries von Figuren der spanischen Königsfamilie und der Montejo-Sippe, stehen auf den Köpfen unterworfener Maya überlebensgroß zwei spanische Ritter. Heute gehört das Haus einer Bank. um den offenen Platz in der Mitte zu hohen Bäumen gewachsen, weit ausladend indianischer Lorbeer. Jahrhunderte alt. Vorspiel. 1847. Drei Jahrhunderte nach der Eroberung sind die großen Waldgebiete im Osten und Süden der Halbinsel Yucatan, mehr als die Hälfte des Landes, noch immer unerschlossen. Dort leben die Huites, so genannt wegen der Lendenschurze, die sie tragen, unzivilisierte Maya in kleinen Gruppen ohne kirchliche Betreuung oder staatliche Kontrolle. Einsam die Garnisonstadt Bacalar als Grenzposten nahe Belize an der Ostküste im Süden. Bequem erreichbar nur übers Meer mit dem Schiff, über Land eine gute Woche zu Pferd auf unbekannten Trampelpfaden durch dichten Dschungel. Die Grenze des Siedlungsgebietes der Ladinos beginnt an der östlichen Nordküste bei Rio Lagartos, verläuft nach Süden über Tisimin, Valladolid mit dem vorgeschobenen Chemash, Chichimila und Tepic bis Tiosuco, macht dann einen Bogen nach Westen über Itchmul und Peto bis Tekash, zieht sich von dort parallel zur Westküste hin und endet irgendwo südlich in der Gegend von Champoton. Landverbindungen zum kontinentalen Festland gibt es nicht. Das zivilisierte Yucatan ist eine Insel geblieben. Mit den Maya ist wenig Staat zu machen. Wie Yucatan war, so blieb es. Tribute wurden geleistet in Mantas, Bienenwachs, Honig und Salz. Die Mantas, genormte Stücke von Baumwolltuch, webten zu Hause auf ihren Rahmen die Maya-Frauen. Die Männer sorgten für Bienenwachs, Honig und Salz. Mehr gab es an Waren für den Außenhandel kaum. Dazu kamen auch aus dem Wald von den Maya geliefert Hirschhäute und Sarsaparilla-Wurzel. Was die Rinder der Spanier an Fleisch abwarfen, war nicht sehr bedeutend, weil das Klima ihrem Vieh nicht recht bekam. Europas Luxusartikel lieferte durchweg der Schmuggel. Die Einnahmen der königlichen Kolonialverwaltung waren dermaßen gering, dass sie nicht einmal die bescheidenen eigenen Kosten deckten. Die Beamten warfen den Nachkommen der Eroberer Mangel an Unternehmungsgeist vor. Montejo hatte noch seinerzeit in Campeche eine Zuckerrohrpflanzung mit dazugehöriger Mühle gehabt. Von der hat man, nachdem der spanische Staat Montejos Besitz noch vor seinem Tod konfiszierte, nichts weiter gehört. Der Handel im Lande selbst war so unbedeutend, dass darauf verzichtet werden konnte, Straßen zu bauen. Europäische Waren gingen bei den Maya nicht recht. Was sie nicht hatten, brauchten sie nicht. Geld war nur spärlich in Umlauf. Der Metallwert der Münzen lächerlich. Bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts waren gängiges Zahlungsmittel die Mantas. Und lange Zeit wurden auch Kakaobohnen noch benutzt. Eine Weile spielte als Umrechnungseinheit eine Rolle das Ei. Und die stolzen Spanier nahmen, selbst wenn sie auf Reisen ins Ausland gingen, packenweise die Mantas als Bares mit. Im 17. und 18. Jahrhundert war Yucatan nach dem langdauernden Widerstand der Maya gegen die Eroberung eine friedliche Kolonie geworden. In einem wechselseitigen Prozess von Assimilation und Anpassung zwischen eroberten Maya und spanischen Eroberern hatte sich mit der Zeit ein prekärer Modus vivendi eingespielt. Die Hispanisierung war am ausgeprägtesten in den westlichen Gebieten, die Mayanisierung in den östlichen. Aber noch 1840, berichtet der Reisende John L. Stephens, sprachen sogar in Mérida alle Spanier Maya. Und Maya war allgemeine Umgangssprache.